Der russische Außenminister Sergei Lavrov warnte in seiner Rede vom 26. April auf der internationalen Sicherheitssitzung Moskau die USA davor, dass die Option für die Gewalt auf der koreanischen Halbinsel katastrophale Folgen mit sich bringen werde. Er sagte, die aktivierten militärischen Aktionen der USA und ihrer Anhänger gegen die angebliche Drohung seitens Nordkorea verschlechtern die Lage auf der Halbinsel und verursachen schwerwiegende Unsicherheit. Insbesondere sei die Forcierung der THAAD-Stationierung in Südkorea durch die USA der größte Faktor für die Unsicherheit auf der koreanischen Halbinsel. Die Option für die Gewalt, von der man offiziell zu reden begonnen habe, werde klar für die ganze Region Nordostasien eine katastrophale Folge nach sich ziehen, betonte der russische Außenminister. Außerdem werde Russland auf der Beratung über die Korea-Frage im UNO-Sicherheitsrat am 28. April den Standpunkt erklären, die Militärübungen der USA nicht zu erlauben, sagte der russische Vizeaußenminister Gatzilov am selben Tag auf einer Pressekonferenz in der schweizerischen Stadt Genf. Zuvor war der russische Vizeaußenminister Ryabkov auf einer Pressekonferenz auf die Frage in Zusammenhang mit der Bewegung der Angriffsverbände der atomgetriebenen Flugzeugträger der USA nach der koreanischen Halbinsel eingegangen. Er sagte, Russland rufe wie die anderen Länder der Region noch einmal die USA dazu auf, logisch zu handeln.